Unterm Laub wohnt der Stamm, unterm Roggen der Grund, unterm Rasen Gestein und Gewalt. Jedes Jahr, wann im Herbstwind die Stauden sich drehen und die Kleestoppeln schwarz auf den Lössleiten stehen, wird urplötzlich das Land wieder alt. Jedes Bachbett wird steil, jeder Hohlweg wird tief, und sie hatten sich grün schon verflacht. Aus der Baumgruppe hebt sich der urbare Kern, und die Felsblöcke darben, als wären sie von fern in die Ebene gerutscht über Nacht. Mit den Kämmen aus Mergel und Löss reißt der Pflug die versteinerten Spitzschnecken frei, durch die Ranken stößt schwärzlich der Fichtenholzpfahl, steigt der Weinberg in streifigen Stufen zu Tal, und die Luft teilt ein schartiger Schrei.